SWR 2 Hörspiel. 1951 erschien das erste Buch von Siegfried Lenz, sein Roman »Es waren Habichte in der Luft«. Mit 23 Jahren hatte er ihn geschrieben. Heute ist er 83, bald 84 Jahre alt und nach wie vor einer der beliebtesten und bekanntesten deutschen Schriftsteller. Was man in seinem umfangreichen Werk bis vor 2 Jahren vergeblich suchte, ist eine Liebesgeschichte. Mit der Novelle »Schweigeminute« hat er sie nun 2008 veröffentlicht und es ist eine sehr besondere Liebesgeschichte geworden. Hören Sie nun die Hörspieladaption dieser Novelle von Sven Stricker, der auch Regie führte. Es spielen Jona Müß, Nadja Kruse, Peter Mertens, Michael Prelle und andere. Schweigeminute. Nach der gleichnamigen Novelle von Siegfried Lenz. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Zu Beginn der Gedenkstunde ging Herr Block, unser Direktor, zum begrenzten Podium. Er warf kaum einen Blick in die vollbesetzte Aula. Vor Stellas Foto, das auf einem hölzernen Gestell vor dem Podium stand, verhielt er. Straffte sich oder schien sich zu straffen und verbeugte sich tief. Wie lange er in dieser Stellung verharrte. Vor deinem Foto, Stella, über das ein geripptes, schwarzes Band schräg hinlief. Ein Trauerband. Ein Gedenkband. Während er sich verbeugte, suchte ich dein Gesicht, auf dem das gleiche nachsichtige Lächeln lag, das wir, die ältesten Schüler, aus deiner Englischstunde kannten. Herr Block sprach zu deinem Foto hinab. Er nannte dich liebe, verehrte Stella Petersen. Er erwähnte, dass du 5 Jahre zum Lehrerkollegium des Lessing-Gymnasiums gehörtest, von den Kollegen geschätzt, bei den Schülern beliebt. Wer ihre Schulausflüge mitmachte, schwärmte noch lange von ihren Einfällen, von der Stimmung, die alle Schüler beherrschte, dies Gemeinschaftsgefühl, Lessingianer zu sein. Das hat sie gestiftet, dies Gemeinschaftsgefühl. Wie gut du aussahst auf dem Foto. Den grünen Pullover kannte ich, kannte auch das seidene Halstuch mit den Ankern. Das trugst du auch damals am Strand der Vogelinsel, an die es uns antrieb im Gewitter. Manchmal glaubte ich, du seist eine von uns. Nach unserem Direktor sollte auch ein Schüler sprechen. Eine Mitschülerin. Sie forderten zuerst mich auf, wohl deswegen, weil ich Klassensprecher war. Ich verzichtete. Ich wusste, dass ich es nicht würde tun können, nach allem, was geschehen war. Der Mann, der hinter vorgehaltener Hand schluchzte, war Herr Kugler, unser Kunsterzieher. Wir hatten sie oft auf ihrem gemeinsamen Heimweg gesehen, Stella und ihn. Gelegentlich hatte sie sich bei ihm eingehakt. Und da er sehr viel größer war als sie, hatte es mitunter den Anschein, als schleppte er sie ab. Er war nicht unter den Zuschauern, als wir am Wellenbrecher arbeiteten. Die meisten Zuschauer waren Sommergäste. Sie kamen, manche in Badeanzügen, den Strand herauf vom Hotel Seeblick. Unser schwarzer, zerschrammter, für den Steintransport gerüsteter Lastkahn lag schon neben der Einfahrt von Hirtshafen, gehalten von 2 Ankern. Bis in Deckshöhe beladen mit Schlamm und algenbedeckten Steinen, die wir geborgen hatten, um den Wellenbrecher zu verbreitern und aufzustocken. Auf ein Handzeichen meines Vaters schwenkte Frederik, sein Arbeitsmann, den Ladebaum aus, senkte den Greifer, brachte die Metallzähne so über einen Stein, dass er fest umschlossen war. Als die Winch ansprang und der Koloss sich ruckend aus dem Frachtraum erhob und leicht pendelnd über die Bordkante schwenkte, blickten die Zuschauer gebannt zu uns herüber. Einer hob seinen Fotoapparat. Da, Christian! Das Mädchen in dem grünen Badeanzug mit der Strandtasche. Ich glaube, sie winkt dir zu. Ich erkannte sie sofort. An ihrer Frisur. Kennst du sie? An ihrem breitwangigen Gesicht. Das ist meine Englischlehrerin. Die? Die sieht doch aus wie eine Schülerin. Damals, Stella, erkannte ich dich sofort. Und ich dachte auch an unser letztes Gespräch vor den Sommerferien. An deine Mahnung. Deine Ermunterung. Wenn Sie die Zensur halten wollen, Christian, müssen Sie mehr tun. Lesen Sie Animal Farm. Nach den Sommerferien werden wir uns damit beschäftigen. Frederik wollte wissen, ob wir gut miteinander auskämen, meine Lehrerin und ich. Es könnte besser sein. Sie rief uns an. Sie winkte. Mit Gesten gab sie uns zu verstehen, dass sie zu uns kommen wollte auf den Pram. Nicht zaghaft, entschlossen, turnte sie zu uns herüber. Ich streckte ihr die Hand hin und half ihr an Bord. Mein Vater schien nicht erfreut zu sein über den fremden Gast. Meine Lehrerin, meine Englischlehrerin, Frau Petersen. Viel gibt's hier nicht zu sehen. Er gab ihr die Hand. Christian macht Ihnen hoffentlich nicht große Sorgen. Bevor sie antwortete, schaute sie mich prüfend an. Gerade so, als fehlte es ihr noch an Sicherheit für ihr Urteil. Christian hält sich gut. Mein Vater nickte nur. Er hatte nichts anderes erwartet. Er wollte wissen, ob sie zum Strandfest hierher gekommen sei. Darauf schüttelte Stella den Kopf. Freunde seien mit ihrer Yacht unterwegs. In Hirtshafen solle sie in diesen Tagen an Bord genommen werden. Ein schönes Revier. Viele Segler schätzen es. Die letzten Steine aus unserer Ladung hiefte Frederik sehr langsam auf. Er schwenkte den Ladebaum so aus, dass sich der Stein knapp über der Wasseroberfläche bewegte. Und dort, wo der Wellenbrecher wuchs oder wachsen sollte, senkte er ihn ab. Er ließ den Stein nicht fallen, sondern senkte ihn jetzt ab und nickte zufrieden, wenn das Wasser über dem Findling sich hob und zusammenschlug. Du, Stella, kamst nicht los von den mächtigen Steinen. Du fragtest, wie lange die wohl gelegen haben auf dem Grund der See, wie wir sie entdeckten, wie wir sie bargen. Einigen glaubtest du Wesen anzusehen, die sich verewigt hatten durch Versteinerung. Müsst ihr lange suchen? Ein Steinfischer weiß, wo er sich bedienen kann. Mein Vater kennt ganze Steinfelder. Diese Steinfelder, die möchte ich einmal sehen. Wann? Jederzeit. Wir verabredeten uns für den nächsten Sonntag. Du sagtest... Ich freue mich auf Sonntag, Christian. Die beiden Jungen, die verspätet in die Aula kamen, hatten vielleicht ihren Bus verpasst. Vielleicht hatte der Bus Verspätung. Sie standen auf einmal im Eingang. Jeder von ihnen trug einen kurzstieligen Strauß. Einer von ihnen war Ole Niehus, dieser freundliche Kloß, der die Regatta der Optimistjollen bei unserem Strandfest gewonnen hatte. Vor Stellas Foto legten sie ihre Sträuße hin, deuteten eine Verbeugung an und mischten sich rückwärtsgehend unter die Trauernden. Ole so selbstzufrieden, als hätte er auch hier einen Preis gewonnen. Zum Tag der Regatta hatte es aufgefrischt. Im Vergleich zu den anderen jungen Seglern hatte Ole Mühe, von der Holzbrücke loszukommen, an der alle festgemacht hatten. Unsere Katharina, dieses alte Ausflugsschiff, das mein Vater mir erlaubt hatte zu führen, lag schon bereit. Das Wettkampfgericht, drei weiß gekleidete Männer, jeder mit einem Fernglas vor der Brust, kam an Bord. Und bevor wir ablegten, erschien Stella auf der Brücke. Stella in ihrem Strandkleid, unter dem sie den grünen Badeanzug trug. Einer vom Wettkampfgericht schoss eine Leuchtkugel, die vertroff, bevor sie ins Wasser fiel. Treibende Seevögel stiegen lärmend auf, flogen ihre Runde und ließen sich immer noch lärmend nieder. Plötzliche Fallböen drückten auf die Segel. Es war kein stetes, ebenmäßiges Gleiten. Kein Wettkampf in der Stille. Der Wind schien die Jollen ungleich zu begünstigen. Für einen zeigte sich ein Ende bereits an der ersten Boje. Für Georg Bisanz, Stellas Lieblingsschüler, der die Wendemarke zu kurz annahm, gegen die Boje schrammte, sodass das Segel zu flattern begann, der Mast sich umlegte und die Jolle, die ihm troglich, kenterte. Ich steuerte die Katharina an die Unfallstelle heran. Als müsste sie mir beistehen, legte Stella eine Hand auf meine Hand, die der Steuerrad hielt. Näher, Christian! Wir müssen näher heran! Bei dem Versuch, ihn zu erreichen, geriet Georg unter das Segel. Stella entschloss sich, auf ihre Art zu handeln. Du warfst das Strandkleid ab, zogst die Leine von der Trommel im Heck ab und hieltest mir das Ende hin. Los, Christian, bind mich fest! Sie stand vor mir mit geöffneten Armen und sah mich auffordernd an. Ich schlang das Seil um ihre Hüften. Ich zog ihren Körper fest an mich. Stella legte mir beide Hände auf die Schultern. Ich war versucht, sie zu umarmen. Glaubte an ihrem Blick zu erkennen, dass sie darauf wartete. Ich führte dich Hand in Hand ans Fallreb, wo du gleich ins Wasser stiegst, einmal untertauchtest und dann, während ich Leine nachsteckte, zu Georg schwammst, mit kräftigen Kraulzügen. Wie entschlossen sie sich von ihm befreite, als er sich hochwarf und sie umklammerte, mit beiden Armen umklammerte. Georg schien sie mit sich ziehen zu wollen unter das flachliegende Segel. Doch zwei Schläge an den Hals und in das Genick reichten aus, dass sein Griff sich löste. Er gab sie frei. Stella packte sein Hemdkragen und gab mir ein Signal und ich zog die Leine. zog fest und stetig und brachte sie so nah ans Fallripp heran, dass wir Georg an Bord heben konnten. Dort, wo die Kleinen standen, an der Fensterfront nahm die Unruhe zu. Herr Block legte den Kopf schräg, schloss für einen Augenblick die Augen. Dann ließ er seinen Blick über die versammelten Schüler schweifen und forderte sie mit ruhiger Stimme auf, ihrer nun gemeinsam zu gedenken. Unserer Frau Petersen, die unvergessen bleiben soll. Mit gesenktem Gesicht starrte er auf dein Foto, Stella. Auch die meisten von uns senkten das Gesicht. Nie zuvor herrschte in unserer Aula solch ein Schweigen, das die meisten ergriff. In diesem Schweigen aber hörte ich den Ruderschlag. Da der Außenbordmotor am Schlauchboot nicht mitmachte, nahmen wir unser Dinghy, um zu dem unterseeischen Steinfeld hinauszufahren. Stella bestand darauf zu rudern. Wie gleichmäßig sie die Ruder durchzog. Sie war barfuß, stemmte sich an einem Bodenholz ab. Ihre glatten Schenkel waren leicht gebräunt von der Sonne. Gleich hinter der Vogelinsel erfasste uns ein Windstoß. Sie parierte ihn geschickt, konnte es aber nicht verhindern, dass das Dinghy zurückgeworfen wurde gegen den Strand und auf einen Wurzelstubben auflief. Wir mussten aussteigen. Das Wasser war kniehoch. Wir warteten an den Strand. Stella hielt ihre Strandtasche über dem Kopf. Sie lachte. Und nun, Christian? Unser Missgeschick schien sie zu belustigen. Du warst immer lachbereit. Auch in der Klasse. Beim Unterricht. Ich kannte die mit Schilf verkleidete, mit Wellblech gedeckte Hütte des alten Vogelwarts, der hier manchen Sommer verbracht hatte. Die Tür hing in den Angeln. Auf dem eisernen Herd standen ein Topf und ein Trinkbecher aus Aluminium. Die selbstgezimmerte Liege war mit einer Seegrasmatratze bedeckt. Man wird uns doch wohl hier finden? Ist sicher. Sie werden uns suchen. Werden das Dinghy entdecken und uns heimholen. Stella bot mir eine Zigarette an und klopfte auf die Kante der Liege als Aufforderung, mich zu setzen. Ich setzte mich neben sie. Ich legte eine Hand auf ihre Schulter und spürte das Verlangen, ihr etwas zu sagen. Gleichzeitig hatte ich nur den Wunsch, die Berührung dauern zu lassen. Und dieser Wunsch hinderte mich daran, ihr anzuvertrauen, was ich empfand. Aber dann erinnerte ich mich, was sie mir als Lektüre für die Sommerferien empfohlen hatte. Und ich fand nichts dabei, Animal Farm zu erwähnen und sie zu fragen, warum sie gerade diesen Titel aufgegeben hatte. Ach, Christian. Es wäre vorteilhaft, wenn Sie selbst darauf kämen. Du lehntest deinen Kopf an meine Schulter. Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Ich überließ dir meine Hand und fühlte nur, wie du sie an deine Wange hobst und sie dort ruhen ließest für einen Augenblick. Wie verändert Stellas Stimme klang, als sie plötzlich aufstand und nach draußen ging, an den Strand, wo sie das Licht bemerkte, das sich dem Strand näherte, das Buglicht unserer Katharina. Nicht mein Vater Frederik stand am Steuer und brachte die Katharina so nah an den Strand heran, dass wir hinauswarten konnten. Kein Vorwurf, keine Erleichterung, uns gefunden zu haben. Schweigend nahm er Stellas Bitte auf, sie zur Brücke vor dem Seeblick zu bringen. Mich fragte er nicht, wohin ich wollte, ob nach Hause oder auch zur Brücke. Stella forderte mich nicht auf, sie zu begleiten. Sie setzte einfach voraus, dass ich mit ihr ging. Ich setzte mich in ihrem Hotelzimmer ans Fenster und blickte hinaus in die Dämmerung, während sie sich im Badezimmer umzog. Sie trug einen leichten blauen Rollkragenpullover, als sie wieder erschien. Sie kam gleich zu mir und wischte mir übers Haar und beugte sich dann zu mir und versuchte, meinen Blick aufzunehmen. Du sagtest, das Schiff ist wohl auf dem Heimweg. Und ich? Es ist nicht sehr weit bis zu uns. Und zu Hause? Wird man sie nicht vermissen? Frederik wird Ihnen erzählen, was Sie wissen wollen. Frederik arbeitet für meinen Vater. Sie lächelte. Vermutlich empfand sie ihre Besorgnis als unangebracht oder sogar als verletzend, weil sie mich an mein Alter erinnerte. Sie streifte einen Kuss an meiner Wange ab und bot mir eine Zigarette an. Danke. Ich lobte ihr Zimmer und sie stimmte in mein Lob ein. Lediglich das Bett zu Deck schien ihr zu schwer zu sein. Sie glaubte, nachts Atemschwierigkeiten zu bekommen. Sie hob das Zudeck einmal kurz an und dabei fiel ein glühendes Klümpchen auf das Laken. Vorsicht! Oh mein Gott. Sie deutete auf den kleinen, schwarz gerenderten Brandfleck, und da sie ihren Selbstvorwurf wiederholte, umarmte ich sie und zog sie an mich. Sie war nicht erstaunt. Sie versteifte sich nicht. In ihren sehr hellen Augen lag ein träumerischer Ausdruck. Vielleicht war es auch nur Müdigkeit. Du neigtest mir dein Gesicht zu, Stella. Und ich küsste dich. Ich spürte ihren Atem. Den leicht beschleunigten Atem. Ich spürte die Berührung ihrer Brust. Ich küsste sie noch einmal. Und jetzt löste sie sich aus meiner Umarmung und bewegte sich ohne ein Wort zum Bett. Sie wollte nicht, dass ihr Kopf in der Mitte des Kopfkissens lag. Es war ein breites, geblümtes Kopfkissen, das Platz für zwei bot. Mit einer beherrschten Bewegung warf sie sich auf und gab die Hälfte des Kopfkissens frei. Oder trat sie mir ab. Ohne ein Zeichen. Ohne ein Wort. Dennoch bewies mir das Kopfkissen eine unübersehbare Erwartung. Dass empfohlenes oder angeordnetes Schweigen unterschiedlich ertragen wird, konnte man an den Gesichtern in unserer Aula ablesen. Die meisten Schüler suchten nach einer Weile Blickkontakt zu ihren Nebenleuten. Einige traten auf der Stelle. Ein Junge betrachtete sein Gesicht in einem Taschenspiegel. Einen sah ich, dem es anscheinend gelungen war, stehend einzuschlafen. Ein anderer starrte mitunter auf seine Uhr. Je länger das Schweigen dauerte, desto deutlicher wurde es, dass es für etliche zu einer Aufgabe wurde, diese Zeit zu durchstehen oder ohne Folgen hinter sich zu bringen. Ich sah auf dein Foto, Stella. Ich stellte mir vor, wie du auf das empfohlene Schweigen reagieren würdest, wenn du es könntest. Stella schlief, als ich aufstand. Zumindest glaubte ich es. Behutsam nahm ich ihren Arm, der entspannt auf meiner Brust lag, und hob ihn aufs Zudeck. Sie seufzte. Sie hob nur ein wenig ihren Kopf und blinzelte mich an. Jetzt muss ich gehen. Lächelnd. Fragend. Wie spät ist es? Es wird hell. Zu Hause warten Sie wohl auf mich. Als ich die Tür öffnete, sprang sie aus dem Bett. Barfuß kam sie zu mir. Sie umarmte mich und hielt mich fest in ihrer Umarmung. Wir sehen uns wieder. Bald. Sie schwieg. Und ich sagte noch einmal: Wir müssen uns wiedersehen, Stella. Zum ersten Mal hatte ich sie bei ihrem Vornamen genannt. Sie schien nicht erstaunt zu sein. Sie nahm es ganz selbstverständlich an. Ich weiß nicht, Christian. Auch du musst dir nun überlegen, was besser ist für uns. Aber wir können uns doch wiedersehen. Wir werden es, zwangsläufig. Doch es kann nicht so sein wie früher. Ich wollte sagen, ich liebe dich, Stella. Doch ich sagte es nicht. Gernot Balzer, mein Klassenkamerad. Unser Ass im Bodenturnen stieß mich an und machte mich auf Herrn Kugler aufmerksam, der nicht mehr schluchzte, sondern sich mit einem rotblauen Taschentuch Hals und Nacken rieb. Der wohl zerstreuteste Kunsterzieher, den es an einer Schule gab, betrachtete sein Taschentuch danach so ausgiebig, als gäbe es da etwas zu entdecken. Die Vorstellung, dass auch er einmal ein Kopfkissen mit Stella geteilt haben könnte, wollte mir nicht gelingen. Wir lagen unter den Kiefern an jenem warmen, windstillen Nachmittag. Nebeneinander, nur mit Badeanzügen bekleidet. Sie wischte den Sand von meiner Brust. Ich streichelte deinen Rücken. Sie lächelt wirklich. Deine Haut lächelt wirklich, Christian. Neugierig und mehr als dies drehte ich mich auf die Seite, konnte aber nur feststellen, dass meine Haut war, wie sie immer gewesen war und nicht einmal die Andeutung eines Lächelns zeigte. Ihre Bemerkung hatte etwas ausgelöst, worauf ich nicht vorbereitet war. Ein unruhiges Verlangen, das in meiner Vorstellung immer heftiger zu werden begann, ließ mich sie berühren. Ich streichelte ihre Schenkel und dabei suchte ich ihren Blick. Unsere Gesichter waren einander so nah, dass ich ihren Atem spürte. Ihr Blick hielt meinen Blick stand. Ich hatte das Gefühl, dass ihr Blick mein Verlangen erwiderte oder dass eine sanfte Aufforderung von ihm ausging. Ich streifte ihren Badeanzug ab und sie ließ es geschehen. Sie half mir dabei und wir liebten uns dort in der Mulde bei den Kiefern. Wie erzählbereit sie war. Als müssten wir nun etwas sagen, was noch nicht gesagt worden war. Jetzt brachte sich Vergangenheit in Erinnerung. Jetzt wollten wir mehr übereinander wissen. Es ist eine lange Geschichte, Christian. Sie beginnt noch während des Krieges in Kent. Im Himmel über Kent. Wieso im Himmel? Mein Vater war Bordfunker in einem Bombenflugzeug. Seine Maschine wurde schon beim ersten Angriff abgeschossen. Seine Kameraden starben. Er überlebte. Sein Fallschirm funktionierte. So wurde ich Englischlehrerin. Als Herr Block aufs Podium stieg, dachte ich schon, dass er abermals eine Rede halten würde. Doch er dankte uns nur. Dankte für unser Schweigen. Er forderte uns nicht ausdrücklich auf, die Aula zu verlassen. Wortlos deutete er auf die beiden Ausgänge und die Menge setzte sich in Bewegung. Staute sich, verdünnte sich, strebte auf die Korridore hinaus, wo sogleich Stimmen lärmten. Ich trat ans Podium heran, schaute mich kurz um und brachte Stellas Foto mit einem schnellen Griff an mich. Ich schob es unter meinen Pullover und verließ mit den anderen die Aula. Nach der Gedenkstunde fiel der Unterricht aus. Ich ging die Treppen hinab zum ersten Stock, wo mein Klassenzimmer lag, betrat das leere Zimmer und setzte mich an meinen Tisch. Stellas Foto legte ich vor mich hin. Lange konnte ich so nicht sitzen. Ich verwahrte das Foto in der Schublade und beschloss, es nach Hause zu bringen und dort neben die Aufnahme meiner Klasse zu stellen. Am Bildrand, ich weiß nicht warum, stand Georg Bisanz, der Lieblingsschüler. Beidhändig drückte er ein Paket an sich, ein Packen Hefte. Auch mein Heft war darunter. Georg hatte das Vorrecht, die Hefte einzusammeln. Ich war nicht überrascht, als sie zu Beginn der Doppelstunde das Aufsatzthema nannte. Stella hatte uns im Voraus geraten, unter anderem Farm der Tiere zu lesen. Enttäuscht war ich nur über die Kühle, ihre Sachlichkeit. In ihrem Blick lag kein Ausdruck geheimer Verständigung. Ich war zufrieden mit meiner Arbeit und ich wartete ungeduldig auf die Rückgabe der Hefte. Aber sie kam nicht. Mehrere Stunden fielen aus. Und es war nicht leicht zu erfahren, was sie daran hinderte, ihren Unterricht fortzusetzen. Heiner Thomsen wusste, wo du wohnst. Er kam jeden Tag von Scharmünde nach Herzhafen. Ein Klassenkamerad war er nicht. Das Zimmer im Seeblick hatte Stella nur für ein paar Tage in den Ferien. Ich hoffte, sie zu Hause zu treffen. Und trotz mancher Bedenken machte ich mich auf den Weg nach Scharmünde. Ich fand ihre Straße. Ich fand ihr Haus. Der alte Mann auf der Gartenbank saß wie zu Feierabend da. Er hielt in einer Hand eine Pfeife, in der anderen den Knauf eines Stocks. Komm näher, oder muss ich sie zu dir sagen? Du genügt. Ich bin noch Schüler. Sieht man dir nicht an. Der alte Bordfunker musterte mich einen Augenblick prüfend. Schüler von ihr? Von meiner Tochter? Frau Petersen ist meine Englischlehrerin. Er war zufrieden. Mehr brauchte ich über den Grund meines Besuchs nicht zu sagen. Stella! Sie kam. Sie schien nicht allzu verwundert, als sie mich neben ihrem Vater sah. Vielleicht hatte sie mich auch kommen sehen und sich vorbereitet auf den Augenblick der Begrüßung. Wie ich sehe, Dad, hast du Besuch. Wie nett, sie wiederzusehen, Christian. Kein Befremden, kein Vorwurf und noch viel weniger ein verstohlenes Zeichen der Freude. Ihr Vater drängte ins Haus. Es war ihm zu kühl geworden. Er brauchte ihren Beistand. Und sie zog ihn hoch, umfasste ihn resolut und schleppte ihn ab. Lendenwirbel. Ein Andenken aus vergangener Zeit. Der alte Bordfunker wollte in sein Zimmer gebracht werden. Schwer ließ er sich in einem Korbstuhl vor einer Werkbank nieder. Stella und ich gingen nach nebenan. Von deinem Zimmer war ich nicht begeistert, Stella. Es kam mir bekannt vor. Jedenfalls hatte ich nicht das Gefühl, fremdes Territorium zu betreten. Allein mit ihr umarmte und küsste ich sie. Oder besser, ich versuchte, sie zu küssen. Doch sie versteifte sich und wehrte ab. Nicht hier, Christian. Bitte, nicht hier. Auch als ich meine Hände unter ihr Polohemd schob, spürte ich ihren Widerstand. Nicht hier, Christian, bitte. Warum bist du gekommen? Zunächst wusste ich nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich musste dich wiedersehen. Und außerdem wollte ich dir was vorschlagen. Mit einem Ausdruck von Nachsicht und Müdigkeit bat Stella, mich Rücksicht zu nehmen. Rücksicht auf sie und auf andere. Sie fragte mich, ob ich mir Gedanken darüber gemacht hätte, wie es mit uns weitergehen soll. Vielleicht sollte ich mich versetzen lassen an eine andere Schule. Es würde uns manches erleichtern. Dann komme ich mit. Ach, Christian. Sie schüttelte den Kopf. Sie schien nur Bedauern übrig zu haben für meine Bemerkung. Ach, Christian. Der Heftstapel auf ihrem Schreibtisch ließ mich nicht los. Immer wieder linste ich zu ihm hin. Dort lag auch mein Aufsatz, den sie gewiss gelesen und zensiert hatte. Mein Aufsatzheft lag nicht oben auf, doch selbst wenn es dort gelegen hätte, ich hätte es nicht in die Hand genommen. denn hinter dem Heftstapel auf ihrem Schreibtisch stand eine gerahmte Fotografie. Sie zeigte einen blonden, athletischen Mann, der fordernd in die Kamera blickte. Am Rand der Fotografie las ich »Stella with Love, Colin«. Nicht gleich. Ich wollte sie nicht gleich fragen, wer dieser Colin war und was sie mit ihm verband. Sie trat ans Fenster, blickte hinaus. Was ich jetzt tue, Christian, habe ich noch nie getan. Du kannst es konspirativ nennen. Ja, wenn ich daran denke, was uns verbindet, ist es gegenüber unserer Schule konspirativ. Was ich dir zu sagen habe, sollte in der Klasse gesagt werden. Während sie sprach, musste ich an das Zimmer im Seeblick denken. An das Kopfkissen, das wir geteilt hatten. Ich empfand eine unbestimmte Angst, auch einen unbestimmten Schmerz. Aber nur für eine kurze Zeit. Farm der Tiere ist eine angewandte Fabel oder eine anwendbare Fabel. Hier wird etwas durch ein anderes gesagt. Hinter dem, was wir vordergründig erfahren, scheint eine übergreifende Wahrheit auf. Man könnte sie als das Elend der Revolution bezeichnen. Christian, du hast die Anfänge ausreichend wiedergegeben. Doch du hast etwas nicht erwähnt oder es übersehen, das Ergebnis dieser Revolution. Du hast nicht bemerkt, dass hier ein Abbild menschlichen Verhaltens zum Vorschein kommt. Ich versuchte nicht, mich zu verteidigen. Aber etwas glaubte ich erfahren zu müssen. Die Zensur, die du mir gegeben hattest oder geben wolltest. Dies ist wohl nicht der Ort, um über Zensuren zu sprechen. Du wolltest nicht, dass ich dein Arbeitszimmer verließ, als das Telefon läutete. Du sahst mich an, während du sprachst. Belustigt, auch erleichtert. Es war der Anruf, den du erwartet hattest. Stellas Freunde, die sie längst an Bord nehmen wollten, kündigten einmal mehr ihre Ankunft an. Soviel ich verstand, konnten sie sich auf den Tag nicht festlegen, der Wind war gegen sie. Bei unserem Abschied sagte sie, dass dies ja ein sehr überraschender Besuch gewesen sei. Womit sie gewiss andeuten wollte, ihr Überraschungen dieser Art künftig zu ersparen. In ihrem Vorgarten wandte ich mich um. Beide winkten mir nach. Auch der alte Bordfunker. Allein. Allein in meinem Klassenzimmer saß ich vor offener Schublade und betrachtete Stellas Bild. So leise, dass ich es nicht hörte, wurde die Tür geöffnet. Da sind Sie. Herr Block, der Direktor, hatte mich gesucht. Christian, Sie haben das Foto von Frau Petersen an sich genommen. Wer behauptet das? Mehrere haben es gesehen. Das muss ein Irrtum sein. Nein, Christian, es ist kein Irrtum. Warum haben Sie das getan? Ich wollte nicht, dass es irgendwo verschwindet. Sie wollten das Foto für sich allein haben, nicht wahr? Das Foto soll im Klassenzimmer stehen. Im Klassenzimmer also? Warum nicht in der Aula? Auf dem Board, auf dem die Porträts mehrerer ehemaliger Mitglieder unseres Kollegiums zu finden sind. Warum nicht dort? Das kann ich gleich machen. Jetzt sah Block mich sehr ernst an. Und ich musste glauben, dass er mehr wusste, als ich annahm. Obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, wie weit sein Wissen reichte. Oder wessen er mich verdächtigte. Was wir verschweigen, Christian, ist mitunter folgenreicher als das, was wir sagen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe verstanden. Ich beeilte mich, Stellas Foto an den gewünschten Platz zu bringen. Wohin soll's gehen? Wo es was zu sehen gibt. Diese Helligkeit am Strand. Diese blendende Helligkeit an dem Sonntag, an dem ich auf Stella wartete. In dem VW Käfer, den Klaus Bultjohann mir geliehen hatte. Ein Cabriolet, das seinem Vater gehörte. Großer Himmel, was ist denn das? Hab ich gewonnen. Bei einem Preisausschreiben. Nach einem Moment des Zögerns stieg sie ein. Prompt setzte sie sich auf meinen Fotoapparat, den ich auf den Beifahrersitz gelegt hatte. Wie heiter du auf meinen Vorschlag eingingst, einige Aufnahmen zu machen. Sitzend, reitend, klammernd. Du spieltest manchmal übermütig mit, schienst eine Wracktonne zu liebkosen. Nur als ich dich bat, eine Kühlerfigur zu geben, winktest du ab. Du saßest auf dem Kühler, nicht anders als diese ausgesuchten Mädchen es in einem Autosalon tun, als ein Wind dein Strandkleid hob und dein blassblauer Slip sichtbar wurde. Schnell winktest du ab und sagtest: Das nicht, Christian, soweit nicht. Und dann fragtest du, wo ich den Film entwickeln lassen würde. Wir saßen im Fischrestaurant neben dem Casino. Fast alle Plätze auf der Sonne ginge nicht, dass ihr Suchen, ihr Bestimmen und Verwerfen mich amüsierte. Ich liebe die Unentschiedenheit manchmal. Die Möglichkeit, wählen zu können. Ich sagte es nicht. Doch ich dachte, ich liebe Stella. Und ich dachte auch, ich möchte mehr über sie wissen. Kein Wissen genügt, wenn man gewahr wird, dass man jemanden liebt. Wir fuhren zu ihr. Der alte Bordfunker saß nicht auf der Gartenbank. Zwei Fenster standen offen. Ich stellte den Motor ab, in der Erwartung, dass sie mich auffordern würde, sie ins Haus zu begleiten. Stella zog mich an sich und küsste mich. Die Freunde sind da. Sie werden mich hier an Bord nehmen. Wann? Es kann schon morgen sein. Ich hoffe es zumindest. Ich brauche ein paar Tage für mich. Später also, ja? Ja, Christian. Spät. Damals dachte ich zum ersten Mal daran, mit Stella zu leben. Trostlos kam mir Herzhafen vor, seit dem Tag, an dem sie dich an Bord dieses Zweimasters holten. Zur Polarstern. Du warst fort. An einem Nachmittag hatte ich unsere Katharina gereinigt. War müde von der Arbeit nach Hause gekommen. Da sagte mein Vater... Es ist ein Brief für dich gekommen, Christian. Aus Dänemark. Rasch sprang ich zu mir hinauf. Ich wollte allein sein. Der Absender war großzügig, schien etwas zu verbergen. Er lautete nur Stella P., Insel Ärö. Mir war sogleich klar, dass eine Antwort nicht erwartet wurde bei dieser Ungenauigkeit. Ich las ihren Brief nicht von Anfang an. Zuerst musste ich wissen, wie sie ihn unterschrieb. Und ich war glücklich, als ich las Hope to see you soon. Best wishes, Stella. Du schriebst von einer Flaute, von Badefreuden in einer stillen Bucht. Und von eurem Besuch eines Meereskundemuseums auf einer anderen Insel. Ich musste ihr einfach antworten. Ich schrieb, liebste Stella. Und dann machte ich sie mit meinem Plan bekannt, der mich, während ich schrieb, immer mehr begeisterte und sogar glücklich machte. Stell dir vor, Stella, wir beziehen die Hütte des Vogelwarts, du und ich. Am Anlegesteg werde ich ein Schild befestigen. Hier anlegen untersagt. Das Dach werde ich flicken, einen Riegel für die Tür anbringen. Holz für den Herd werde ich zusammentragen und bei unserem Schiffsausrüster werde ich einige Konserven kaufen und Trockenproviant. Wir werden nichts entbehren. Als PS fiel mir noch der Satz ein, vielleicht könnten wir auch zusammenleben lernen. Ich steckte den Brief in einen Umschlag und legte ihn in die englische Grammatik für später. Dann holte ich mein Sparbuch aus der Schublade. Ich beschloss, 150 Mark abzuheben. Mein Vater vermutete, dass ich heimlichen Bedürfnissen folgte, als ich ihm auf unserem Schlepper den Vorschlag machte, mich für meine Arbeit in den Ferien und nach der Schule bei ihm anders zu bedenken. Regelmäßiger, auch großzügiger. Wozu brauchst du das Geld? Und da ich schwieg, wollte er wissen, in welcher Weise er mich entlohnen solle. Ich rechnete ihm vor, dass ich mit einem Lohn von 5 Mark für eine Ausflugsfahrt zufrieden sei und dass ich weitere 5 Mark für meine Arbeit auf dem Pram für angemessen hielte. Aber wohnen, Christian? Wohnen willst du doch noch bei uns, oder? Mir entging nicht die leise Ironie. Ich fand keine Antwort auf seine Frage. Ich war sogar erleichtert, dass er sie mir erließ. Geht in Ordnung, Christian. Schreib nur die Stunden auf. Plötzliche Böen kündigten schweres Wetter an. Alle Kutter strebten in die Sicherheit des Hafens. Die Wolken, dunkel, zerrissen, trieben niedrig. Auf einmal sah ich den Zweimaster draußen, der in unsere Bucht hineinkreuzte. Stetig kam er auf bei steifem Nordost. Obwohl ich den Namen nicht lesen konnte, wusste ich sofort, dass es die Polarstern war, dass sie Stella nach Hause brachte, zu mir brachte. Ich sprang von der Brücke auf den Strand und lief am Strand entlang zur Hafenmole. Auch dort standen Leute und beobachteten die Heimkehr der Kutter. Unter ihnen der alte Thorsten, der nach stillschweigender Übereinkunft unser Hafenkapitän war. Er hatte nur Augen für den Segler. Er brauchte nicht zu erraten, was die Besatzung vorhatte. Als hätte er Anweisungen zu geben, sprach er halblaut vor sich hin. Empfahl oder warnte. Er sprach es gegen den Wind. Fluchte mitunter, stöhnte, begleitete jede Phase des Manövers. Ich stand knapp hinter ihm. Ich spürte eine Angst aufkommen und mit der Angst einen unbekannten Schmerz. Idioten, ihr Idioten! Er und wir mussten zusehen, wie der Bug eintauchte und gleich wieder hochgeworfen wurde, sich einen Augenblick zu schütteln schien und sich dann schräg legte und auf die steinerne Wand der Hafeneinfahrt zuschnellte, abermals hochgedrückt wurde und gegen die Steinwand krachte. Der vordere Mast brach und schlug aufs Deck auf. schwenkte seitlich aus und riss zwei der Gestalten von Bord. Schleuderte sie in den Spalt zwischen Steinwand und Bootskammer. Die werden zerdrückt! Los, Christian! Abstimmen! Hilf ihnen beim Abstimmen! Zu dritt hingen wir an der Bordwand und versuchten, das Boot, das sich hob und senkte, von der Steinwand fernzuhalten. Konnten jedoch nicht verhindern, dass es sich bei jähen Berührungen rieb, knirschend auffuhr. Und wenn sich der Spalt für einen Augenblick verbreiterte, sah ich unter mir im Wasser zwei Körper. Schlaff, trudelnd. Zu ihnen hinabzusteigen war riskant. Zuerst hakten wir einen jungen Mann an seinem Anorak auf. Wir hieften ihn an Deck, legten ihn ab und einer machte sich an ihm zu schaffen und bearbeitete seine Brust. Ich ließ es nicht zu, dass wir auch den zweiten Körper aufhakten. Ich hatte Stella sogleich erkannt. Den qualvoll aufgerissenen Mund, das in die Stirn fließende Haar, die willenlos pendelnden Arme. Ich ließ mich festbinden und glitt in den Spalt, stemmte mich mit den Beinen ab, griff tief gebeugt ein paar Mal ins Leere. Doch schließlich packte ich ihr Handgelenk, fasste nach und da fing sie und auf mein Zeichen zogen sie uns hinauf. Wie du da auf Deck lagst, Stella, reglos mit zusammengelegten Armen. Ob du noch atmetest, konnte ich nicht erkennen. Ich sah, dass du aus einer Kopfwunde blutetest. Ich hatte den Wunsch, ihr Gesicht zu streicheln. Gleichzeitig spürte ich eine eigentümliche Scheu, sie zu berühren. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich keine Zeugen haben wollte bei der Intimität der Liebkosung. Diese Scheu dauerte nicht lange. Als Thorsten dem Fischer befahl, die Ambulanz zu rufen, sofort, zur Mole, kniete ich mich neben Stella hin, führte ihre Hände über der Brust zusammen und drückte, pumpte, wie ich es so oft gesehen hatte, bis zuerst in kleinem Schwall, dann in schwachen Stößen Wasser aus ihrem Mund trat. Angehöriger? Die beiden Männer aus dem Krankenwagen kamen mit einer Tragbare auf die Mole. Einer der Männer wollte wissen, ob ich ein Angehöriger sei. Ja! Ja! Es war nicht meine Idee, Stella im Krankenhaus zu besuchen. Georg Bisanz schlug es mir am Ende des Unterrichts vor. Er kannte die Besuchszeiten. Mehrmals war er schon dort gewesen, um seine Großmutter zu besuchen. Zu viert machten wir uns auf den Weg. Stella lag in einem Einzelzimmer. Bei unserem Eintreten wandte sie den Kopf. Zuerst schienst du uns nicht wiederzuerkennen. Weder Freude, noch Überraschung, noch Hilflosigkeit zeigten sich auf ihrem Gesicht. Sie starrte nur. Starrte. Erst als ich nah an sie herantrat, ihre auf dem Zudeck liegende Hand nahm, hob sie den Blick und sah mich verwundert an. Und es kam mir so vor, als flüsterte sie meinen Namen. Georg Bisanz fasste sich als erster von uns. Wir haben von Ihrem Unglück erfahren, liebe Frau Petersen. Und wir sind gekommen, um Ihnen alles Gute zu wünschen. Stella reagierte nicht auf seine Worte. Nicht einmal mit ihrem uns so vertrauten, nachsichtigen Lächeln. Abwesend, in sich gekehrt, lag sie da. Ich spürte, dass auch ich sie nicht erreichen konnte, zumindest nicht, solange meine Klassenkameraden anwesend waren. Ihr Gesicht gab nichts preis, und ich wollte mich schon abfinden mit ihrer Unerreichbarkeit, als etwas geschah, das mich glücklich machte. Tränen erschienen auf deinem Gesicht. Stella bewegte nicht die Lippen. Sie hob nicht die Hand. Plötzlich erschienen Tränen auf ihrem Gesicht. Dass du nie mehr zurückkehren würdest in unsere Klasse, hätte wohl keiner gedacht. Georg Bisanz. An einem Sonntag saß er allein an einem der Holztische vor dem Kiosk. Er hatte sich Frikadellen und Fruchtsaft bestellt und er hatte mir etwas zu berichten. Er war im Krankenhaus gewesen und nach dem üblichen Kurzbesuch bei seiner Großmutter wollte er auch bei Frau Petersen reinschauen. Da war ein Schild an ihrer Zimmertür. Betreten nur nach vorheriger Anmeldung in Zimmer 102. Georg tat nicht, wozu das Schild aufforderte. Er öffnete die Tür zu Stellas Zimmer und blieb auf der Schwelle stehen. Sie war tot, Christian. Sie lag da mit offenem Mund und geschlossenen Augen. Es gibt keinen Zweifel für mich. Sie ist tot. Ich konnte ihm nicht länger zuhören. Ich machte mich auf den Weg, fuhr ein Stück per Anhalter, lief und lief und ließ mich von keinem aufhalten. Auch von dem Pförtner nicht, der aus seinem Glashaus trat und mir hinterherrief. Auch von der Stationsschwester nicht, die mich durch Zeichen aufforderte, stehen zu bleiben. Ich kannte Stellas Zimmernummer. Selbst in diesem Augenblick konnte ich mich auf mein Gedächtnis verlassen. Ohne anzuklopfen, öffnete ich die Tür. Das Bett war leer. Matratze und Zudeck und Kopfkissen lagen auf dem Fußboden. Auf dem Nachttisch stand eine leere Vase. Ich setzte mich vor das Bettgestell und weinte. Es war mir kaum bewusst, dass ich weinte. Zumindest am Anfang nicht. Ich nahm es erst wahr, als Tränen auf meine Hand fielen und mein Gesicht zu brennen begann. Die leere Vase vor Augen musste ich an Stellas Vater denken. Ich glaubte, ihn vor mir zu sehen, bei seinen Sonnenblumen in dem schmalen Garten. Ich beschloss, ihm die Nachricht selbst zu überbringen. Er wusste es bereits. Er schien nicht sehr überrascht, als ich vor ihm stand. Komm rein. Für eine Weile verschwand er in Stellas Zimmer, öffnete da Schubladen, blätterte in Schulheften. Nach seiner Rückkehr gab er mir den Brief. Auf dem Umschlag erkannte ich Stellas Handschrift. Nicht in seiner Gegenwart. Nicht im Garten und nicht auf der Straße las ich deinen Brief. Mir war bewusst, dass es dein letzter Brief war. Deshalb musste ich ihn bei mir lesen. Allein in meinem Zimmer. Durch den Umschlag fühlte ich, dass es eine Karte war. Es war eine Fotoansicht, mit der zum Besuch eines Meereskundemuseums eingeladen wurde. Das Foto zeigte einen Delfin, der sich übermütig in die Luft geschnellt hatte und anscheinend berechnend auf einer Welle landen wollte. Nur ein einziger Satz stand auf der Rückseite. Love, Christian, is a warm, bearing wave. Unterschrieben Stella. Ich wiederholte den Satz, während ich unser Foto betrachtete. Auch an jenem Abend, als ein scharfer Regen plötzlich mein Fenster traf. So ein körniges Prasseln. Ein Regen, der kein Regen war. Draußen stand Georg Bisanz, ihr Lieblingsschüler. Er kratzte gerade eine Handvoll Sand zusammen, um ihn gegen mein Fenster zu werfen. Wie einmal schon musste er mir berichten, was er gerade erfahren hatte und was besonders mich anging. Es würde eine Seebestattung geben. Wirst du dabei sein? Ja. An Bord des ehemaligen Ladungsbootes ließ man mich nicht. Aber mit Erlaubnis meines Vaters durften Frederik und ich unseren Schlepper nehmen. Mit gedrosselter Fahrt liefen wir hinter dem Boot zu der Bestattungsstelle, quer ab von der Vogelinsel. Sie nahmen drüben die Fahrt weg. Auch Frederik stoppte. Nimm das Glas. Ich erkannte unseren Direktor. Erkannte einige meiner Lehrer und den alten Bordfunker. Wie behutsam dieser die Urne umfasste. Er hielt sie dicht an seinem Körper und trug sie zum Heck. Und hier öffnete er sie auf ein Zeichen des Pastors. Öffnete sie und hob sie außenbords. Ich musste glauben, Stella, dass es eine dünne Aschenfahne war, die sich von der Urne löste, nur ein wenig aufwehte und gleich niedergedrückt wurde auf das Wasser. Keine Spur blieb. Kein Beweis. Nur ein lautloses Verschwinden wurde ahnbar. Eine Grammatik des Abschieds. Ich bat Frederik, den anderen nachzufahren, den Trauergästen, die bald schon von Bord gegangen waren und an den Tischen im Kaffeegarten saßen. Herr Block war schon da. Eine Weile saßen wir stumm nebeneinander. Wir werden uns in der Aula zusammenfinden, Christian, zu einer Gedenkstunde. Frau Petersen zu Ehren werden einige das Wort nehmen. Ich weiß. Ich habe es gerade erfahren. Sie sind Klassensprecher. Es wäre in unserem Sinn, wenn Sie im Namen der Schülerschaft etwas sagen würden. Da ich nicht sogleich zustimmte, fuhr er fort. Wenn ich mich nicht irre, ist dieser Verlust Ihnen auch persönlich nahegegangen. Ich nickte nur und konnte nicht verhindern, dass mir Tränen in die Augen traten. Er nahm es ohne Verwunderung wahr. Er strich mir einmal über meine Hand. Also, Christian? Ich kann nicht. Wenn er mich nach dem Grund meines Verzichts gefragt hätte, wäre ich ihm eine Antwort schuldig geblieben. Allenfalls hätte ich ihm nur sagen können, es ist zu früh. Vielleicht ist es noch zu früh. An der Gedenkstunde werden Sie doch teilnehmen. Ja, ich werde teilnehmen. Schweigeminute. Hörspiel nach der gleichnamigen Novelle von Siegfried Lenz. Die Rollen und ihre Darsteller waren Christian, Jona Müß. Stella, Nadja Kruse. Petersen, Peter Mertens. Vater, Michael Prelle. Block, Gerhard Hinze. Frederik, Konstantin Graudus. Der alte Torzen, Axel Olsson.